Feindsender hören, Feindsender hören. Wir senden ohne Unterbrechung bis morgen früh um 8 Uhr. Feindsender hören, Feindsender hören. 1212 sendet. Wir beginnen unseren durchlaufenden Funkdienst. Feindsender hören. Die Stunde ist groß. Feindsender hören. 1212 sendet. 1212 sendet. Wir spielen Tanzmusik und zwischendurch bringen wir die neuesten Meldungen von den Fronten. Feindsender hören. 1212 sendet. 1212 sendet. Feindsender hören. I have this message for all of you. Continue your passive resistance. Wait until I give you the signal to rise and strike the enemy. Wir beginnen mit Tanzmusik. FSK auf 93,0, 101,4 im Kabel. Ihr hört die Nachtwache der Redaktion 3. Fortgesetzt wird unsere Reihe von Lesungen über oder von Texten, die sozusagen über den Kampf gegen die Arbeit handeln. Heute geht es weiter mit welchem Text? Heute haben wir einen Text ausgegraben, der als Flugschrift Nummer 11 im Jahr 1975 von dem MAD-Verlag Lutz Schulenburg veröffentlicht wurde, der heute eher bekannt ist als Edition Nautilus. Und in dieser Flugschrift Nummer 11 ist ein Text veröffentlicht worden, der heißt Vom wilden Streik zur generalisierten Selbstverwaltung und handelt und ist eine Übersetzung aus dem Französischen de la Grève Sauvage à la Gestion Généralisée. Mit meinem etwas schlechten französischen Aussprache und ist ungefähr 73, wenn ich das, wenn ich richtig orientiert bin, erschienen und wird hier einem Autoren zugeeignet, der Ratgeb heißt, ganz im Stil, glaube ich, der 70er Jahre, da waren so beknackte Autorenpseudonyme total beliebt. Heute können wir uns recht sicher sein, dass es der Autor dieses Buches Raoul van Eigenwiss, ein Mitglied der Situationistischen Internationale. Und tatsächlich versucht dieses Buch, das werden wir auch gleich in der Einleitung hören, nichts weniger zu tun, als Beiträge zum Kampf der revolutionären Arbeiter dazu bestimmt, diskutiert, verbessert und hauptsächlich ohne großen Aufschub in die Praxis umgesetzt zu werden. Und schon das Zitat zeigt, wie untrennbar dieses Buch von seinen historischen Entstehungsbedingungen ist. Also tatsächlich können wir doch feststellen, dass es in einer Zeit entstanden ist, wo nämlich 1968 eine große Welle wilder Generalstreiks ja dazu geführt hat, dass sogar der Staatspräsident das Land verlassen hat, in der Angst, dass eben tatsächlich jetzt eine Form von Revolution beginnt, die sich nicht mehr eindämmen lässt. Bekanntlich ist die Geschichte dann anders weitergegangen und die Herrschenden, wie Walter Benjamin sagen würde, haben wieder gesiegt. Ratgeb oder also known as Raoul van Eigen glaubt aber tatsächlich, dass es sinnvoll ist, nach dieser Situation ein Handbuch zu schreiben, das Tipps für den aus seiner Perspektive vor der Tür stehenden proletarischen Bürgerkrieg gibt. Und tatsächlich ist die Frage, also das, weshalb wir das hier jetzt präsentieren, ist tatsächlich, weil ich denke, dass zum einen spannend ist, dass das Wissen, was hier, also dieses Handbuchwissen, was hier versammelt ist, in einer bestimmten Weise verschüttet ist. Also ich glaube nicht, dass heute es jemand für möglich hält, dass es in den 70er Jahren mal einen Stand von Wissen gab, wo tatsächlich Leute sich sehr konkret zum Beispiel darüber Gedanken machen, dass wenn eine Fabrik besetzt wird, wie man am schnellsten damit mit dieser Fabrik die Produktion umstellen kann auf Waffenproduktion, weil klar ist, dass die Bourgeoisie diese Fabrik mit angreifen wird und dann die Verteidigung der Fabrik notwendig werden wird. Das scheint für heute, also es ist natürlich immer auch so ein bisschen so eine, naja, das war so damals, haben sie sich so Bürgerkriegsfantasien gespielt. Ich finde, dass tatsächlich es wichtig ist, dass wirklich aus einer Erfahrung zu lesen, wo Leute geglaubt haben, dass es möglich werden könnte, so weit weg, dass es dann gerade in Deutschland immer erschienen ist. Wir müssen des Weiteren dazu sagen, dass es natürlich von den Autorinnen der Situationistischen Internationale, Raoul van Eigen wurde, ich weiß gar nicht wann genau, ausgeschlossen. Also er war nicht einer der letzten Mitglieder. Und unter anderem, wie mir jemand erzählte, ich habe das nicht nachgeprüft, weil er tatsächlich dann im entscheidenden Mai doch vorgezogen hat, Urlaub zu machen und nicht mit an den Barrikaden zu kämpfen. Was aber, wie gesagt, ich weiß eben, das werden wir alles nachreichen, was denn da aus der Perspektive die konkreten Entstehungsbedingungen sind. Es ist sicher nicht das klügste Buch der Situationistischen Internationale. Und andererseits ist es aber für die Lektüre hier im Radio sicher eines der zugänglichsten und deshalb auch vorlesbarsten. Gut, eine kleine musikalische Unterbrechung und dann geht's weiter mit dem ersten Teil aus, der überschrieben ist, die Gesellschaft des Überlebens. Und die musikalische Begleitung wird heute von Joe Meek, einem britischen Produzenten, geliefert von seiner Platte I Hear a New World, die 1960 produziert wurde, aber tatsächlich erst Jahre später veröffentlicht wurde.